Kundgabe 3485. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.05.1945. Tröstende Vaterworte. Alle eure Sorgen traget zu mir hin. Ich will euch anhören und euch helfen. Beweiset mir dadurch euren Glauben an mich, dass ihr zu mir kommt und mich anfleht um Hilfe. Bringet dadurch eure Hilflosigkeit zum Ausdruck, dass ihr demütig bittend vor mich hintretet, und ihr bekennet mich dann als Vater von Ewigkeit an, der euch helfen will und helfen kann. Und so ihr also glaubet, dass meine Liebe euch nicht in der Not lässet, kann ich euch auch helfen. Denn den Glauben an mich benötige ich, soll meine Kraft an euch wirksam werden können. Und so ihr mir nun eure Sorgen anvertraut, seid ihr meine Kinder, die ich wie ein Vater betreue. Und darum seid nicht ängstlich und verzagt, wenn Wolken euch umschatten, sondern wisset, dass meine Gnadensonne euch immer leuchtet und ihr niemals vergeblich nach mir rufet. Lasset mich nur walten und harret ergeben auf dem Platz aus, auf den ich euch stelle. Lasset keine Zweifel aufkommen an mich und meine Liebe. Und achtet nur meines Wortes, das in jeder Lebenslage euch Trost gibt und Kraft. Und nichts wird euch niederdrücken können, was über euch kommt. Lasset mich zu euch sprechen im Wort, indem ihr euch innig mir verbindet und mit mir Zwiesprache haltet zuvor und dann euch der Wirkung meines Wortes hingebet. Und es wird euch stets Erquickung und Trost sein. Es wird euch Antwort geben auf eure Fragen. Es wird euch meine Gegenwart spürbar werden lassen und euer Glaube wird gestärkt sein, wie ich es euch verheißen habe. Denn mein Wort ist mit meiner Kraft gesegnet, die auf jeden überströmt, der es hungrigen Herzens aufnimmt und mich zu hören begehrt. Amen.